Einsteins Zunge. Aus dem Nachlass meines Bruders. Hörspiel von Christoph Buggert. Wenige Minuten vor deinem Tod, Georg, aus einem dreitägigen Koma erwachend, hast du mit klarer Stimme etwas Seltsames gesagt. Danke für alles. Aber jetzt muss ich los. Einstein wartet. Er will mir das Universum zeigen. Drei Tage und drei Nächte bin ich in deiner Nähe geblieben, manchmal deine Hand haltend, manchmal im Sitzschlaf. Du wurdest über Tropf ernährt. Mich haben die Krankenschwestern versorgt. Hin und wieder konnte ich ein Fingerzucken spüren, oder habe ich mir das eingebildet. Deine Augenlider waren halb geschlossen. Dahinter der gläserne Blick. Zwei Monate später habe ich mit deiner Ärztin den Ort im Brentano Park besucht, den du ihr gezeigt hast. Die halbhohe Mauer da drüben, ganz links, zweiter Stein von oben. Tatsächlich. Was sehen Sie? Ein Gesicht? Wie Ihr Bruder. Er litt an Apophenie. Leider konnte ich ihm nicht helfen. Apophenie? Das heißt? Wer den Tick entwickelt, sieht überall Gesichter. In Steinen oder Bodenkacheln. In Baumrinden, in den Wolken am Himmel. Das Gesicht da drüben, das kommt mir bekannt vor. Albert Einstein? Ja, stimmt. Wie er die Zunge rausstreckt, fast bis zum Kinn. An seinem 72. Geburtstag. Die Paparazzi gingen ihm auf die Nerven. Sie sehen das Gesicht auch? Nein, ich sehe bloß einen Stein. Aber Ihr Bruder hat es gesehen. Früher dachte ich, solche Gesichter sind tatsächlich vorhanden. Dann habe ich gelernt, man produziert sie im Kopf. Mit Ihrem Bruder konnten Sie nie darüber reden? Sowas hat er für sich behalten. Aber vielleicht hat er gewartet. Worauf? Auf ein Gespräch. Auf ein ernsthaftes Gespräch. Nun geht es nicht mehr. Die Telefonnummer hier hat er mir gegeben. Ich hätte längst anrufen sollen. Das schwarze Heft, Georg. Natürlich habe ich es wiedererkannt, als ich deinen Nachlass durchgesehen habe. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 62. Relativsätze sind Sätze, die mit der, die oder das beginnen. Manchmal auch mit dem, den oder dessen. Ganz selten mit deren. Zum Beispiel die Frau, deren Mann schnarcht. Der Nobelpreisträger Albert Einstein hat durchgezählt, wie häufig wir ein Relativpronomen benutzen. Relativ häufig kommen der, die oder das vor. Weniger häufig dem, den oder dessen. Höchstens einmal im Monat deren. Einstein hat das Ergebnis in der Relativitätstheorie zusammengefasst. Du warst der Ältere von uns beiden. Und darum habe ich dich immer beneidet. Zusammen mit Kalle Scherer aus der Friedrich-Wilhelm-Straße, Mit Jutta Kreider aus der Delmenstraße hast du den Club der Kinderphilosophen gegründet. Eure Sitzungsprotokolle habt ihr gut versteckt. Nie durfte ich darin lesen. Als Sie am Telefon dieses Manuskript erwähnt haben. Sie meinen das schwarze Heft? Mhm. Er und seine Freunde wollten es veröffentlichen. Die waren gerade mal 13. Da sind mir die Kassetten eingefallen. Ganz normale Tonkassetten, wie es sie heute kaum noch gibt. Hören Sie sich das mal an. Fäulnisgase gegen den Bauch prallen und um die Flanken herum den Weg nach oben suchen. Bloß meine Augen nüstern befinden sich über dem Wasserspiegel. Warten, warten, warten. Der Magen verdaut die letzte Beute. Ich bin sicher, die nächste wird sich rechtzeitig einstellen. Der Urwald und der Fluss sorgen für mich. Ich muss nur stillhalten, wie ein herabgestürzter Ast, wie ein im Gewitter umgekippter Baum. Die übrigen Lebewesen fürchten mich. Sie wollen fliehen, wenn sie mich entdecken. Aber dafür ist es zu spät. Ich sitze in ihrem Kopf. Ich führe sie zu mir. Ich bin das, was sie nicht mehr sind. Ich bin Stufe 1, das Stammhirn. Ich war vorher da. Ich werde alle überleben. Wie die Steine. Georgs Stimme. Woher haben Sie das? Erst verraten Sie, wie Sie mich gefunden haben. Die behandelnde Ärztin hat mir Ihre Nummer gegeben. Außerdem taucht Ihr Name in seinen Aufzeichnungen auf. Ihre Einstein-Biografie steht in der Handbibliothek, direkt über seinem Schreibtisch. Viele Stellen sind angestrichen. Nicht bloß einmal habe ich mich gefragt, wer war dieser seltsame Besucher? Zum Beispiel die Stelle, wo Sie schreiben, dass Albert Einstein die Physik als kreative Disziplin verstanden hat, als eine Art Kunst. Ihr Bruder ist in meiner Seminarübung aufgetaucht. Er war älter als die übrigen Studenten. Wie er sich kleidete, dunkler Anzug, Krawatte, teure Lederschuhe. Schon das zeigte, er ist nicht vom Fach. Einmal habe ich ihn gefragt, wieso haben Sie Zeit? An einem gewöhnlichen Werktag, Vormittag. Mit 24 hat er seine eigene Firma gegründet. Orion 0.2. Wege zum individuellen Marketingprofil. Geld spielt ab da keine Rolle mehr. Am liebsten hat er andere für sich arbeiten lassen. Was ist auf den weiteren Kassetten zu hören? Ich sitze in meiner Höhle. Oben ist Nacht. Es knistert draußen und huscht und flattert. Manchmal höre ich einen Schrei. Es ist klüger, unter der Erde zu bleiben, aber ich muss für mich sorgen. Im Winter bin ich auf vergrabene Vorräte angewiesen. Meine Feinde warten darauf, dass ich die Höhle verlasse. Dauernd überlege ich, wie ich sie austricksen kann. Gestern habe ich einen zweiten Ausgang gegraben. Wenn Sie den auch schon gefunden haben? Ich träume davon, jemand zu sein, der vorhersieht, was die Feinde planen. Der weiß, was da draußen knistert oder huscht oder flattert und was mit denen passiert, die schreien. Ich bin Stufe 2. Ich bin das Zwischenhirn. Als junger Universitätsassistent hat man Rosinen im Kopf, ewiges Wiederkäuen der alten Texte. Das kann nicht alles sein. Man entwickelt Hunger nach mehr. Sie haben einen neuen Ansatz versucht. Alternative Weltdeutungen. Klingt großkotzig, gebe ich zu. Aber genau das hat Ihren Bruder angelockt. Jeder Teilnehmer sollte eine möglichst abgefahrene Theorie entwickeln. Auch der Vortrag sollte aus dem Rahmen fallen. Alle 2,5 Millionen Jahre erreicht die Evolution ihre nächsthöhere Stufe. Wir, der Homo sapiens, verfügen über andere Kapazitäten als Krokodil oder Erdhörnchen. Der Neokortex hat sich inzwischen entwickelt. Stufe 3, das Großhirn. Und erst die menschliche Großhirnrinde ist imstande, die Zukunft auszurechnen. Sie ist wahrscheinlich der einzige Ort im Universum, der weiß, ich muss sterben. Aber welche Verschwendung ist das? Um nur ein Beispiel zu nennen, was Albert Einstein in seinem Hirn gespeichert hat, verrottet unter der Erde. Was folgt daraus? Die nach uns kommende Stufe wird alles tun, um das organische System zu verlassen. Demnächst sind weitere 2,5 Millionen Jahre vergangen. Stufe 4 steht an. Und die will unsterblich sein. Voraussetzung ist eine Out-of-Body-Existenz. Ihr Bruder hat ernst genommen, vielleicht sogar zu ernst, was als Experiment gemeint war, als spielerische Denkoperation. Was ihm vorschwebte, nannte er szenische Philosophie. Typisch für ihn. Eure Sprache, hat er immer gesagt. Zig Bibliotheken vollgeschraubter Sätze. Was hat das mit der Realität zu tun? Mit Arbeit, mit verbrauchter Zeit. Aber wie er seine Ideen vorträgt. Die verstellte Stimme. Alle 4 Kassetten wurden in einem kommerziellen Tonstudio aufgenommen. Zu dem Seminarauftritt erschien er mit einem hypermodernen Rekorder. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Als Elektriker seid ihr vorgesehen, als Klempner. Ihr sollt die Oberfläche unseres Planeten mit Nervenbahnen überziehen, aus Materialien, die länger durchhalten als organische Zellen, gläserne Dendriten und Axonen, die sich über Abermilliarden Relaisstationen verknüpfen. Ein ganzer Stern wird zum Gehirn, in der Geschichte des Universums ein nie dagewesener Vorgang. Was der denkende Planet den anderen Galaxien mitteilt, welche Pläne er verfolgt, welche Ziele, wie wollt ihr das wissen? Nicht bloß Krokodil und Erdhörnchen lässt der Futuro-Kortex hinter sich, sondern auch den Homo sapiens. Das ist eure letzte Aufgabe, dem 4. Hirn beizubringen, wie es sich selbst repariert, damit es ewig leben kann. Danach braucht die Zeit euch nicht mehr. Sie haben das akzeptiert? Leider nein. Ich habe Ihren Bruder im Stich gelassen. Bis heute schäme ich mich dafür. Ich hätte ihn beschützen müssen. Wovor? Die übrigen Studenten haben ihn ausgelacht. Ohne die großen Texte, haben sie gesagt, geht es eben doch nicht. Zigtausend Seiten Lektüre liegen vor dir. Danach darf man solche Töne spucken. Kritik hat er schwer ertragen. Ab sofort ist er weggeblieben. Nicht mal die Kassetten und den Rekorder hat er mitgenommen. Erst 19 Jahre später habe ich wieder von ihm gehört. Er wollte den Greininger-Brief besprechen. Der Fachbegriff heißt Abstinenzgebot. Zwischen Klient und Therapeutin darf es keine privaten Kontakte geben. Regel Nummer 1. Sie hätten ihn gerne im Alltag erlebt? Seine geschäftlichen Erfolge waren eine Art Rache. Irgendetwas wollte er abtöten. Zugleich hat er sich danach zurückgesehnt. An was denken Sie? Einmal hat er vom Besuch unter dem Kreuz gesprochen. Das war ein Spiel, ein dummer Jungenstreich, vielleicht sogar eine Gemeinheit. Es hat damit zu tun, dass Sie beide in einem Pfarrhaus aufgewachsen sind? Ab Mitte der Woche saß unser Vater Abend für Abend in seinem Lehnstuhl. Die Augenlider halb geschlossen, dahinter der gläserne Blick. Warum? Vor ihm auf dem Schoß eine Bibel, an der Stelle aufgeschlagen, die für den nächsten Sonntag als Epistel vorgesehen war. Pro Abend notierte er höchstens 3 Wörter. Bis zum Wochenende ergab das insgesamt 12. Stichworte? Aus 12 Wörtern entwickelte er 40 Minuten flammende Rede, Klagen eines Gekreuzigten, lutherische Verfluchungen der Welt. Und Sie? Wir haben uns manchmal ins Arbeitszimmer geschlichen. Unser Vater sah einfach durch uns durch. Im Kopf memorierte er wieder und wieder, was er wenige Tage später von der Kanzel runterdonnern wollte. Sie haben ihn gestört. Das ist gemein. Nicht bloß einmal hat Georg versucht, den gläsernen Blick zu durchtrennen. Mit der Handfläche wischte er vor dem Gesicht meines Vaters hin und her. Wahrscheinlich hat er uns gar nicht bemerkt. Auch dein Traumbuch, Georg, habe ich im Nachlass gefunden. Exakt durchnummeriert 811 Träume. Die Vorgeschichte des Petersburger Traums kannte ich schon länger. Lärm. Ein völlig unpassender Lärm reißt mich aus dem Schlaf. Warnsirenen, Wummern von Eisenrammen und das mitten auf der finnischen See. Als ich auf den Kabinenbalkon stürze, sehe ich es vor mir. Ein Loch im Meer. 50 Meter tiefer transportieren Raupenbagger fette Lehmbatzen zu Containern, die an Kranseilen baumeln. Arbeiter legen Eisennetze über den Boden. Aus dem Schiff jenseits des Lochs hängen Elefantenrüssel. Vorgefertigter Beton schießt durch die Plastikschläuche nach unten. Die Szene ist taghell erleuchtet. Der Bau des Schleusenwerks, das St. Petersburg vor Sturmfluten schützen soll, muss dich beeindruckt haben. Du fühltest dich an Moses erinnert, der sein Volk durchs Rote Meer führt. Dass dieses Erlebnis mehr ausgelöst hat, weiß ich erst aus dem Traumbuch. Einige Nächte später, im Petersburger Hotel. Der Traum verzichtet auf Spundwände. Vielmehr zwingt ein gewaltiger Strugel die Fluten auseinander. Die Zentrifugalkraft presst meinen Rücken gegen das Nass. Die Füße hängen 20 Meter über dem Boden. Geschwindigkeit steigert sich. Ich sause und sause um das Loch. Als ich nach oben blicke, schließt sich der Wasserdeckel. Ich bin gefangen in einer tosenden Kammer. Die Decke sackt tiefer, erreicht meine Haare, die Stirn, den Mund. Als es nicht mehr anders geht, ich muss ja für Atemluft sorgen, drängt die Flut in mich rein, schießt durch die Kehle, füllt beide Lungen. So ist es immer gewesen. Wir haben keinen Ort. Was meinst du, Georg? Was hat dich so erschreckt? Nimm hin. Herr, erhebe sein Angesicht auf euch. Narzissus und die Tulipanen. Das Blut, das für dich vergossen war, hat dich vergossen. Unser Wortkarussell. Niedergefahren zur Hölle. Wahrscheinlich hat jeder, der in einem Pfarrhaus aufwächst, solche Formeln parat. Ein Code, eine Geheimsprache. Du sollst nicht begehren. Die anderen Kinder haben bloß Bahnhof verstanden, wenn wir damit anfingen. Des, der den Himmel lenkt. Warum hast du das gemacht, Georg? Eigentlich haben wir uns doch gut verstanden. Warum hast du mich nie in den Club der Kinderphilosophen aufgenommen? Der Kampf wäre leichter gewesen. Gemeinsam ist man stärker. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 27. Gegen falsche Wörter gibt es Radiergummis. Die fressen weg, was nicht stimmt. Aber funktioniert das ewig? Niemand hat daran gedacht, dass sämtliche Radiergummis eines Tages voll sind. Wer macht dann die Welt sauber? Und was passiert mit den rumliegenden Bomben? Könnte ja sein, dass sie sich weigern, den Dreck bei sich zu behalten und alles wieder auskotzen. Nur Einstein weiß, was zu tun ist. Wo finden wir ihn? Hat er Ihnen irgendwann verraten, wie er auf den Einstein-Tick gekommen ist? Eine Ersatzfigur, vermute ich. Ersatz wofür? Vater? Lehrer? Chef? Und was es sonst an Autoritäten gibt? Vielleicht sogar... Gott? Klingt weit hergeholt, ich weiß. Trotzdem könnte was dran sein. Die Jenseitslehren aus dem Elternhaus haben ihn auf Dauer nicht überzeugt. Etwas Verlässliches musste her, das auf dieser Seite zu Hause ist. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 74. Die alten Männer auf den Parkbänken sind für unsere Träume zuständig. Weil sie schon so lange leben, haben sie genügend Stoff parat. Aber sie fangen erst gegen Abend an, kolorierte Skizzen zu entwerfen. Kulissen bauen sie noch später, wenn wir Kinder schon im Bett liegen. Kein Wunder, dass viele Träume zu kurz sind und dass es unordentlich daran so geht. Stimmt das, Georg? War es so? Mir ist es ja ähnlich ergangen. Die Denkmaschine im Kopf hofft lebenslang, dass irgendwas hinter den Dingen steckt. Etwas, das zu uns spricht. Früher oder später stellt sich raus, das ist reine Illusion. Aber dann sieht man, ein Gesicht in der Mauer. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 18. Mein Freund, Thorsten bleibt treu, hat rausgekriegt, was mit den Toten passiert. Sie versammeln sich bei ihm zu Hause im Keller, Dahlienweg 12. Die von weit her kommen, aus Neuseeland oder China, sind erschöpft. Sie stehen weiter hinten. Nur die aus Europa drängeln und schubsen. Manche zwicken dem Nebenmann in die Hüfte. Natürlich sind es viele, fast 1 Million. Weil sie auf einem Bein stehen, wie Flamingos oder Störche, ist gerade noch Platz. Thorsten hat einen von ihnen angesprochen. Was wollt ihr hier? Frag Georg, hat er geantwortet. Georg weiß Bescheid. Von wem soll ich grüßen? Von Albert. Wenn man aufwächst wie Sie beide, mit einem zornigen Gottesmann in der Nähe, wie befreit man sich von der Fessel? Ohne meine Mutter hätten wir es nicht geschafft. Sonntag für Sonntag beim Mittagessen wurde die eben erst beendete Predigt zerpflückt. Das Volk Israel, das ich nicht lache. Was meinte sie? Über mich hast du gesprochen. Doch, doch, doch. Ich ganz persönlich soll in ägyptische Gefangenschaft geschickt werden, weil ich dich 2 Wochen lang nicht rangelassen habe. Geiler Bock ohne jede Zärtlichkeit. Noch lächerlicher war die Sache mit dem Manna. Das Brot, das vom Himmel fällt? Ich weiß genau, was du damit meinst. Ich soll mal wieder Kartoffelpuffer backen, vollgesaugt mit Fett, dazu Apfelmus, damit du noch mehr Speck ansetzen kannst. Das hat geholfen? Sagen wir, es war ein Vorgefecht. Den Entscheidungskampf mussten wir selber aufnehmen. Man renkt sich dabei die Hüfte aus, wie Jakob beim Kampf mit dem Engel. Ihr Bruder hat... Georg hat aus Protest, einzig und allein aus Protest, den Beruf des Geschäftsmanns gewählt. Als Wucherer und Wechsler im Tempel. Ursprünglich sollte er Theologie studieren. Und Sie? Ich bin unter die Schriftgelehrten gegangen. Ein Ethnologenteam aus 5 Kontinenten hat das Lexikon der Religionen zusammengestellt. Insgesamt 231 Schöpfungsmythen wurden ermittelt. Allesamt über Jahrtausende gewachsen. Jeweils mit einem Gott an der Spitze, mit 10 Geboten, mit Engeln, Propheten, Aposteln und mit einem Schlaraffenland nach dem Tod. 231 Mal Gott. Schwer zu sagen, wer der Richtige ist. Und das hat Ihren Vater eingeschüchtert? Darum ging es nicht. Sondern? Die eigene Kopfspange mussten wir sprengen. Meinst du nicht auch, Georg? Das steckt in uns. Das steckt für immer in uns. Als Muster, als neuronales Programm. Wenn der Talarmann vor dem Altar seine Arme hob und die Gemeinde segnete, wie sollte man da entkommen? Oder wenn der Herr Meier oben auf der Empore sämtliche Register zog am frühen Ostermorgen, dann war er auferstanden, tatsächlich von den Toten auferstanden. Die Glocken, die während der Karwoche in Rom waren, die jubelten wieder. Und der Frauenchor brüllte, wir wollen alle fröhlich sein. Organist Meier arbeitete hauptsächlich als Chef des städtischen Opernchors. Im Grunde wollten die Frauen in Fidelio oder Aida auftreten. Der Kirchenchor war eine Art Durchgangsstation. Nie wieder lässt sich das löschen, Georg. Aber aus der Kathedrale ist inzwischen eine Ruine geworden. Mit Löchern im Dach und bröckelnden Wänden. Ich besuche gerne Ruinen. Sie erzählen Geschichten von früher. Nimm bloß mal die Sprache. Antlitz, Haupt, Ergetzung. Mammon, Frevel, Grimm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wieder alle Fährlichkeit. Wo sind die schönen Wörter geblieben? Narzissus und die Tuliban, die ziehen sich viel schöner an als Salomoni Seide. Unter Apophenie ließ sich der Zustand auf Dauer nicht abbuchen. Sondern? Es gibt Steigerungen der Krankheit. Paradolie, Clustering-Illusion. Der Tick wächst sich zur Manie aus. Die Betroffenen entdecken täglich neue Zeichen und Signale. Zum Beispiel? Das Ergebnis eines Fußballspiels wird als Prophezeiung eingestuft. Fernsehnachrichten enthalten geheime Befehle an Undercover-Agenten. Bei ihrem Bruder lief es anders. Seine Visionen wirkten anspruchsvoll, irgendwie poetisch. Geht es deutlicher? In der Mauer da drüben entdeckte er das Gesicht von Nikolaus Kopernikus, von Galileo Galilei, Isaac Newton, Marie Curie. Ziemlich viel auf einmal. Alles Kollegen seines Freundes Albert. Trotzdem ist kaum vorstellbar, dass sich die Wissenschaftselite mehrere Jahrhunderte in einer kniehohen Mauer versammelt. Eckte er damit an? Solche paranormalen Phänomene kommen häufiger vor, als man denkt. Beruflich erfolgreiche Personen sind besonders gefährdet. Sie bauen den Tick in ihr Leben ein, reißen Witze darüber, erklären alles zum Gag. Trotzdem schmerzt es, wenn der eigene Bruder... Oft entwickelt sich eine Art Doppelleben. Dahinter steckt die Überzeugung, ich weiß mehr als die anderen. Eigentlich sind sie die Kranken. Vielleicht stimmt das sogar. Ich habe ihm vorgeschlagen, möglichst viel aufzuschreiben. Wie hat es begonnen? Wie ging die Kontrolle Schritt um Schritt verloren? Workflow-Funktionalität als Leitkomponente des modernen Diversity-Management. So lautete der Titel meiner Diplomarbeit. Ich hatte ihn selbst gewählt. Aber die zündende Idee stellte sich nicht ein. Bis zum Abgabetermin wurde es knapp. Schließlich war die Briefkastenleerung am nächsten Morgen die letzte Chance. Andernfalls konnte ich ein halbes Jahr in den Wind schreiben. Plötzlich habe ich gespürt, die Zimmerdecke über mir gibt es nicht mehr. Auch die weiteren Stockwerke fehlen, bis zum Dach eine einzige Leere. Nein, das ist ungenau. Jemand stand hinter mir. Er berührte meine Schulter. Als ich herumfuhr, sah ich zwei Hosenbeine. Der Blick wanderte höher über Bauch und Brust bis zum Gesicht. Der auf mich runterblickte, hatte kaum Platz in der 5 Stockwerke hohen Halle. Sein Nacken drückte gegen die Dachbalken, den Kopf musste er nach vorne knicken. Aber er schien unter der unbequemen Haltung nicht zu leiden. Es handelte sich um ein unendlich mildes Gesicht. Du schaffst es. Eigentlich steht alles schon da. Steck die Seiten in einen Umschlag und schick sie ab. Das sagten die Augen. Das sagte das freundliche Lächeln. Und dann habe ich ihn erkannt. Mein alter Freund Albert. Neben der kaufmännischen Lehre in der Firma unseres Onkels muss er ein Fernstudium begonnen haben. Damals wohnte er in Ratingen bei einer Änderungsschneiderin. Das winzige Zimmer lag im Parterre. Mehr konnte er sich nicht leisten. Sie haben nichts davon gewusst? Erst nach seinem Tod habe ich das Diplom aus Wittenherdecke unter den Nachlasspapieren gefunden. Magna cum laude. Drittbeste Note des Jahrgangs. Immer habe ich gedacht, Orion 0.2, die Berateragentur, das ist Hochstapelei. Obwohl er Unsummen damit verdient, ihm fehlt die nötige Ausbildung. Ich hoffe, es verletzt Sie nicht, wenn ich einen Deal vorschlage. Worum geht es? Die schriftlichen Unterlagen, von denen Sie am Telefon gesprochen haben. Sie wollten einiges mitbringen. Das hier hat er schwarzes Heft genannt. Ich darf darin lesen? Gleich nach der Lektüre gebe ich alles zurück. Und die Gegenleistung? Der Greininger-Brief. Sie erinnern sich? Ihr Bruder hat gewünscht, dass ich einen Brief an den Genfer Kollegen Max Greininger weitergebe. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 37. Wer küsst, tauscht mit anderen Menschen aus, was er gegessen hat. So schmecken beide die doppelte Menge. Wenn zum Beispiel die Frau einen Mann küsst, saugt sie sein letztes Mittagessen die Speiseröhre hoch. Auf halbe Strecke wird es geparkt. Dann saugt der Mann das Mittagessen der Frau in sich rein. Mit einer Klappe, die es nur im männlichen Kehlkopf gibt, wird verhindert, dass die Essen sich vermischen. Wenn ihr Essen in ihm angelangt ist, sorgt er dafür, dass sein Essen zu ihr rüberrutscht. Damit ist der Kuss abgeschlossen. Nächsten Sonntag wollen Kalle und Jutta einen Kuss probieren. Hoffentlich kochen die Mütter nicht das Gleiche. Naja, ich denke, Sie machen einen guten Deal. Im Greininger-Brief geht es um mehr als um kindliche Forschungsergebnisse. Haben Sie weiteres im Nachlass gefunden? Listen. So komisch es klingt, jede Menge Listen. Keine Ahnung, warum er alles und jedes in eine Reihenfolge bringen musste. Das war der Wissenschaftler in ihm. Listen sind der erste Schritt, um das Chaos zu ordnen. Bauplan für eine Seele. Bauplan für eine Seele. Hamburg 1998. Ecke Cortex, Göttingen 2005, Euroworlds, Boston 2000, Euroworlds, 1987, Glasgow 2006, Megacarts, 1989, Einstein on the Beach, Hamburg 2012, The Cerebral Symphony, New York, Megabrain, Einstein on the Beach, Glasgow 2006, und immer so weiter. Mehr als 1000 Titel, exakt durchnummeriert. Vieles steht auf seinem Bücherbord, das meiste noch in Zellophanhülle. Was ist eigentlich mit Ihnen? Sie sehen Einsteins Zunge ja auch? Bin jetzt ich der Patient? Keine Sorge. Es könnte helfen, Ihrem Bruder näher zu kommen. Da wäre die Sache mit den Möbeln. Eine Stehlampe zum Beispiel, das Sofa, irgendein Sessel. Was passiert damit? Wenn man unverhofft den Kopf zur Seite dreht, dann wird es manchmal knapp. Die Möbel schaffen es nicht, rechtzeitig an die richtige Stelle zu huschen. Sie brauchen eine Millisekunde länger. Wo waren die Möbel denn? Woher soll ich das wissen? Im Süden von Chile vielleicht, in Tasmanien. Es amüsiert mich richtig. Was? Na, wie unschuldig sie dastehen. Kinder, die verbergen wollen, dass sie gerade genascht haben. Ist das jetzt ehrlich gemeint? Oder verladen Sie mich? Teils, teils. Finden Sie das fair? Ich weiß doch selber nicht. Ist es wirklich so? Oder handelt es sich um eine Laune des Hirns? Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sowas kann in der Familie liegen, als genetisches Muster. Was meinen Sie? Bei Ihrem Bruder wurde ein heimtückischer Tumor entdeckt. Glioblastoma multiforme. Diffuse Kopftentakel. Die erst auf dem Bildschirm zu erkennen sind, wenn es zu spät ist. Danke, die Drohung ist angekommen. Aber wie verhält es sich mit Ihnen? Sie haben genauso Jagd auf seine Geheimnisse gemacht. Alles und jedes sollte er aufschreiben. Im Kessbachtal blüht wieder der wilde Fingerhut. Schulterhohe Stängel, behängt mit violetten Glocken. Auch wenn niemand zusieht, tun sie ihre Pflicht. Die Pflicht, im Juli zu blühen. Neben meinem Lieblingsweg, wo die Fingerhutkolonie am dichtesten ist, gibt es drei Lärchen. Die immergrünen Zweige hängen weit nach unten, wie zerfletterte Gardinen. Heute Nachmittag hat er dort gestanden. Zwischen dem zweiten und dritten Baum. Fast genauso hoch, circa 25 Meter. Komm, Albert, habe ich gesagt. Tu nicht so, als wärst du eine Lerche. Er hat nicht reagiert. Trotzdem ist es beruhigend, dass er Wache hält. Ganz ähnliche Notizen habe ich in Georgs Nachlass gefunden. Das schwarze Heft. Vieles stammt aus späterer Zeit. Man erkennt es an der Schrift. Vielleicht wollte er noch daran feilen, bevor er die Seiten an sie schickt. Auch das Traumbuch gibt einiges her. Wieso habe ich schon wieder das Kessbachtal aufgesucht? Die schulterhohen Fingerhüte sind im Dunkeln nicht zu erkennen. Auch Albert hat sich verdrückt. Als ich weitergehe, greift jemand nach mir. Dünne, knochige Finger. Ich will die Hand abschütteln, aber sie scheint zu einem dehnbaren Arm zu gehören. Als ich zu laufen beginne, packen weitere Hände zu. Sind das die Büsche? Die Bäume? Sogar der Boden. Weiches Moos, Pilze wie Schaumgummi, Laub vom letzten Jahr. Hindert mich, schnell genug voranzukommen. Es knistert und knackt, es flattert. Als ich um mich schlage, packt das Fremde energischer zu, ritzt meine Haut, dringt an mehreren Stellen in mich ein, in den Rücken, in die Waden, sogar in den Kopf. Ich spüre, wie etwas Hölzernes von mir Besitz ergreift. Ich selbst habe keinen Platz mehr in mir. Das andere füllt mich vollständig aus. Nie sind wir vorhanden gewesen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Irgendwas wollte er wiederfinden. Etwas, von dem er sagen konnte, das bin jetzt ich. Das ist mein Platz. Nur, er wollte nicht daran glauben, er wollte es wissen. Komisch. Erst jetzt fällt es mir auf. Was? Das mit den Möbeln. Steht auch im schwarzen Heft. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 36. Philosophen sind Menschen, die den Dingen sagen, was sie tun sollen. Nehmen wir bloß mal die Betten. Wo kämen wir hin, wenn sie rumwandern wie Menschen? Zu Rippenbrüchen könnte das führen. Zumindest zu Quetschungen. Und blauen Flecken. Und wie erfahren die Schlafenden, wo sie sind, wenn sie morgens aufwachen? Immer versuchen die Dinge, eigene Wege zu gehen, besonders bei Dunkelheit. Das ist der Grund, warum 80% der Philosophen nachts arbeiten. Kalle Scherer und Jutta Kreide wollen trotzdem am Ball bleiben, wenn sie erwachsen sind. Es macht ihnen nichts aus, tagsüber zu schlafen. Sind Sie, ich meine, in den schon geöffneten Kartons auf irgendwelche Listen gestoßen? Wie kommen Sie darauf? Es würde zum Krankheitsbild passen. Listen sind ein Weg... Um das Chaos zu ordnen? Um dem Chaos zu entkommen. Wenn sonst nichts hilft, begnügen wir uns mit dem Nacheinander. Eine der Listen heißt... Was noch zu tun ist. Besuch der Orte, wo ich die Schuld des Glücks erlebt habe. Während andere unglücklich waren. Briefe an Freunde, deren Wissen ich nicht hinreichend aussaugen konnte. Abschrift der Zitate, die ich gerne selber gesagt hätte. Verzicht auf Genüsse, die ich längst kenne, also nicht mehr brauche. Wiedersehen mit Frauen. Verzicht ich auf Genüsse, die ich längst kenne. Lektüre der Bücher, die ich also viel zu lange aufgeschoben habe. Warum haben wir nicht darüber gesprochen, Georg? Warum haben wir nicht offen über das alles gesprochen? Kaum einer wagt, sich anderen mitzuteilen. Dabei spukt es in jedem Kopf. Was wir als Kind wissen, was wir später nur ahnen und dann vollständig vergessen. Ganz selten hast du etwas davon angedeutet. Irgendwo im Norden von Wales. Die Römer haben dort einen Steinpfad angelegt. Bodenplatte an Bodenplatte, kilometerweit. Abgewetzt vom Tritt der Jahrtausende. Am Ende, so steht es im Reiseführer, soll es Ruinen eines antiken Heiligtums geben. Schon nach 500 Metern werde ich von einer Nebelwolke eingehüllt. Sie wälzt sich von den Bergen runter wie eine Wolldecke, die Riesen über mich werfen. Aber die nächste Bodenplatte ist noch zu sehen. Auch die übernächste. Verirren unmöglich. Ich kann den Marsch fortsetzen. Der Nebel wird dichter. Verschluckt alle Formen. Kein Baum oder Busch. Bloß weiß, weiß, weiß, weiß. Fliege ich? Wo ist oben? Wo unten? Gibt es Raum und Zeit? Oder bin ich unsichtbar geworden? Im Wasser aufgelöst? Ist es so, wenn man stirbt? Lebenslang hast du Fragen gestellt, auf die es keine Antwort gibt. Schon gar nicht von denen, die es wissen müssten. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 81. Sobald man auf dem Klavier bei Siegfried Huchting, Platanstraße 11, die äußerste linke Taste drückt, 5-mal im Abstand von 5 Sekunden, passiert in Süditalien ein Eisenbahnunglück. Die Zeitungsmeldung vom Tag danach haben wir aufgehoben. Siehe Anhang. 5 Wespen, eingesperrt in 5 Colaflaschen, ergeben ein Erdbeben in Indonesien. Siehe Anhang. Heute Nachmittag spucken Jutta Kreide und ich je 5-mal in 5 öffentliche Papierkörbe. Mal sehen, was dabei rauskommt. Als ihr Bruder sich zum 2. Mal bei mir gemeldet hat, fast 20 Jahre nach der ersten Begegnung, da war er kaum wiederzuerkennen. So hatte er sich verändert? Die frühere Sicherheit war verschwunden, das Selbstbewusstsein, die Arroganz. Fast druckste er rum. Es ging um den kohärenten Überlagerungszustand. Was soll das heißen? Das wollte er partout nicht rausrücken. Nur den Namen Greininger erwähnte er. Der Physiker? Sie kennen ihn? Aus der Zeitung. Er muss einen internationalen Bestseller gelandet haben zum Thema Quantentheorie. Ein Kollege aus Genf. Sein Spezialgebiet ist die Teleportation. Sowas interessierte meinen Bruder. Er wollte Kontakt zu Greininger aufnehmen. Man merkte, es ist ihm wichtig. Die schwere Krankheit war ja nicht zu übersehen. Offenbar wünschte er, dass wenigstens die Idee weiterlebt. Welche Idee? Er nannte es das Gemurmel im Kopf. Sehr geehrter Herr Professor, wenn ich nicht irre, kommen Sie mit einem bestimmten Problem nicht voran. Jedes Elementarteilchen, so schreiben Sie in Ihrem jüngsten Werk, zu dessen Erfolg ich gratuliere, jedes Atom, jedes Elektron hat seinen eigenen Spin. Entweder kreist es rechts herum oder aber links herum. Spaltet man so ein Teilchen, dann behalten beide Partikel den bisherigen Spin bei. Und nun kommt es. Trennt man die Partikel, in Ihrem Experiment haben Sie sich für eine Entfernung von exakt 5000 Metern entschieden, dazwischen der Genfer See, und versetzt man Partikel 1 in den entgegengesetzten Spin, dann passt Partikel 2 sich ohne Zeitdifferenz an. Daraus resultiert die Frage, wie verständigen die Partikel sich? Sie, Herr Professor, sprechen vom kohärenten Überlagerungszustand. Mein Bruder war Chef einer Firma mit 32 Angestellten, täglich eine Vielzahl von Terminen. Wieso hatte er Zeit für sowas? Das können wir nicht mehr fragen. Was hat er von Ihnen erwartet? Ich sollte den Brief weitergeben an Max Greininger in Genf. Das konnte er genauso gut selber machen. Bestimmt steht die Adresse im Netz. Erstens fürchtete er, dass er einiges falsch verstanden hat. Schließlich war er wissenschaftlicher Laie. Und zweitens meinte er, von Kollege zu Kollege klappt die Kommunikation besser. Sie haben sich geweigert. Ich habe bloß gefragt, was sonst noch in dem Brief steht. Allen Ernstes dachte er an eine Art Gedankenaustausch zwischen Greininger und Einstein. Er könne das vermitteln, behauptete er, dank guter Kontakte zu Albert. Obwohl der gar nicht mehr lebte. Das ist es ja. Und das Gemurmel im Kopf? War plötzlich kein Thema mehr. Mein Zögern hat ihn enttäuscht. Ohne Vorwarnung beendete er den Kontakt, wie schon beim ersten Mal. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln, Kapitel 42. Wenn man den menschlichen Körper verkehrt herum aufhängt, beginnt er zu leuchten. Im Kopf fängt es an, nach circa 6 Stunden. Einen Tag später leuchten sogar die Füße. Im Mittelalter hat man damit das Problem der Straßenlaternen gelöst. Man verwendete Bettler oder Vagabunden. Als die Reserve aufgebraucht war, kamen ältere Menschen dran. Weil die zu schnell flackerten, ging man zu elektrischem Strom über. Am nächsten Samstag probieren Kalle Scherer und ich, ob die Theorie stimmt. Wir verwenden Angelika Schneiderhan aus Pappelstraße 3. Gemurmel im Kopf? Das sagt mir was. Er hat darüber gesprochen? Auch mit Ihnen? Erst ganz zum Schluss. Fast wirkte es so, als ist die Sache ihm peinlich. Immerhin steckte ein besonderer Vertrauensbeweis dahinter. Bisher hatte er das Thema für sich behalten. Worum handelt es sich? Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Es ging um die E-Materie. So verrückt es klingt, das E war eine Anspielung auf Einstein. Er glaubte... Ich sollte das nicht verraten. Tun Sie es. Bitte. Wir müssen davon ausgehen, dass es, neben der bereits bekannten, eine bisher unerforschte Materie gibt. Wie sonst lässt sich erklären, dass unsere Gedanken, unsere Fantasie, unsere Träume bis ans Ende des Universums reichen und trotzdem Platz in einem engen Kopf haben? Es scheint sich um stofflosen Stoff zu handeln, der grenzenlos dehnbar und grenzenlos komprimierbar ist. Ich schlage dafür den Begriff E-Materie vor. Sie besteht aus denjenigen Teilen von uns, die sich in der Welt ansiedeln. Und aus denjenigen Teilen der Welt, die wir in uns aufnehmen. Sie ist die Welt in der Welt, die nur wir erschaffen und die mit uns endet. Man könnte auch sagen, sie ist das Stück Leben, das sich eine Zeit lang in uns aufhält, unterwegs zu Hirn Nummer 4. Ob und wie die E-Materie einer exakten Messung unterworfen werden kann, bedarf zusätzlicher Experimente. Ununterbrochen brabbelt und murmelt es in unserem Kopf. Redet das weiter, wenn der Körper krepiert? Als Spur von uns? Als Echo? Als Gemurmel in anderen Köpfen? Raum und Zeit kennt die E-Materie nicht. Sie ist Punkt und Endlosigkeit zugleich. Zwei 5000 Meter voneinander entfernte Partikel dazwischen der Genfer See sind ein und dasselbe. Mit Ihnen hat er offener gesprochen als mit mir. Gab es andere Menschen, die ihm nahestanden? Können Sie besser beurteilen, Sie sind sein Bruder. Gut, ja, auf die eine oder andere Beziehung hat er sich eingelassen, aber immer nur kurz. Er hasste Wiederholungen. Enge Kontakte waren für ihn eine Kette aus überflüssigen Wiederholungen. Wollen Sie hören, was ich denke? Er war auf einer Reise in die Mitte des Kopfes. Und der Kopf hat sich gewehrt. Ich wache im Traum davon auf, dass irgendwas meine Rippen zusammendrückt. So fest, dass ich mich unbehaglich fühle. Schon die ganze Zeit. Als ich die Augen öffne, oder schlafe ich immer noch, sehe ich eine Schlange über mir. Dunkelgrüne Schuppen, beinahe schwarz, die Augen gelb. Es scheint sich um ein ausgewachsenes Tier zu handeln. Der muskulöse Leib reicht aus, um sich mehrmals um einen Menschenkörper zu winden. Zum Glück sind meine Arme frei. Ich versuche, die Fessel zu lockern. Seltsamerweise fährt meine Hand durch die fremde Materie hindurch. Im Traum nenne ich es die E-Materie. Jetzt sehen die Augen des Reptils mich an. Offenbar bin ich eine Art Ding, ein Stein vielleicht. Teilnahmslos öffnet das Tier sein Maul. Die die schwere Arbeit, mich zu verschlingen. Beschreibung der Welt in 99 Kapiteln. Kapitel 99. Der Einzige, der wusste, wozu wir Menschen da sind, ist Albert gewesen. Aber auch der wusste es nur halb. Und davon hat er höchstens die Hälfte aufgeschrieben. Das ist der Grund, warum wir alle als Viertelmenschen rumlaufen. Der Rest ist nutzloser Quatsch. Kalle Scherer und Jutta Kreide wollen dafür sorgen, dass mehr aus uns wird. Der erste Schritt ist das schwarze Heft. Wer darüber lächelt, dem strecken wir die Zunge raus, wie Albert es gemacht hat. Einsteins Zunge. Aus dem Nachlass meines Bruders. Hörspiel von Christoph Buggert. Die Rollen und ihre Darsteller: Georg, Wolf-Dietrich Sprenger. Georg als Kind: Kasimir Brause. Georgs Bruder: Dietrich Holinderbäumer. Sie: Lena Stolze. Er: Peter Jordan. Musik und Geräusche: Stefan Scheib. Orgel: Bernhard Leonardi. Dramaturgie: Annette Kürmeier. Technische Realisation: Holger Klimchen und Hans-Peter Runert. Regieassistenz: Dagmar Palowski. Regie: Katharina Bieler. Produktion: Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk und den Mitteldeutschen Rundfunk 2020.